Aus Anlass des 22. Todestages des Präsidenten Kim Il-sung fand am 5. Juli in Traktorenwerk Kumsung ein Treffen der Arbeiter und Gewerkschaftler statt. Daran nahmen Genosse Choi Ryong-hae, stellvertretender Vorsitzender des Zentralkomitees der PDAK, Mitarbeiter betreffender Bereiche, Funktionäre und Mitglieder des Gewerkschaftsverbandes und Arbeiter teil. Der Referent und Redner betonten, Präsident Kim Il-sung habe mit hervorragender Ideologie und Theorie, außergewöhnlicher Führungskraft und edlen Charakterzügen die Armee und das Volk der TVRK geführt. Er habe zweimalige Revolutionskriege, die soziale Revolution in zwei Etappen und den Aufbau des Sozialismus weise zum Sieg geführt und in diesem Land den Sozialismus koreanischer Prägung mit den Volksmassen im Mittelpunkt errichtet. Man solle den großen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus als die einzige Leitideologie der PDAK und der koreanischen Revolution betrachten, die Revolution und den Aufbau vorantreiben und die von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il hinterlassenen Hinweise ohne geringste Schwankung und Einräumung unbedingt durchsetzen.